ab 21 Uhr auf UKW 100,6 MHz. Radio Glasnost. Außer Kontrolle. Einen wunderschönen guten Abend in Friedrichshain und Friedrichsfelde, in Pankow und am Prenzlauer Berg und nicht zuletzt in Kreuzberg und Zehlendorf. Wir begrüßen euch zur ersten Sendung von Radio Glasnost. Es erwartet euch heute eine Nachschau zum Kirchentag von unten, ein Interview mit dem Schriftsteller Jürgen Fuchs über seine Ausbürgerung aus der DDR vor genau 10 Jahren, sowie Glasnost Splitter, Nachrichten und Meldungen. Bevor wir mit den Beiträgen beginnen, zunächst ein paar Anmerkungen zu Radio Glasnost. Es ist der Versuch, aus der eigenen Suppenschüssel zu springen und zu schauen, was um uns herum noch so passiert. Und das ist gar nicht so einfach, gibt es doch gerade in Berlin genügend sogenannte freie Stimmen, die die DDR beschallen. Trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb ist es unser Anliegen, mit Radio Glasnost Projekte und Initiativen zu Wort kommen zu lassen. Hier können Bewegungen und kritische Diskussionen in ihrer Vielfalt reflektiert werden, ohne erhobenen Westzeigefinger. Alle können dazu beitragen, mit ihren Farbtupfern ein buntes Bild der DDR zu malen. Zur musikalischen Einstimmung hört ihr jetzt die Gruppe Fabrik, Funktionäre sind im Widerstand. Fast 2 Monate ist es nun schon wieder her, dass der Kirchentag von unten als Alternative zum offiziellen Berliner Kirchentag stattfand. Doch die dort diskutierten Themen sind nach wie vor aktuell. Die Arbeit der Kirche von unten geht weiter. Stimmen aus der Pfingstkirche in Berlin-Friedrichshain, zusammengefasst von Rüdiger Rosenthal. 750 Jahre und kein bisschen weise, so lautet der Spruch auf einem selbstgemachten Aufkleber aus Berlin, Hauptstadt der DDR. Sowohl in Ost- als auch in West-Berlin haben die offiziellen Selbstdarstellungen ihr notwendiges Korrektiv erhalten. Die Zusammenstöße zwischen jugendlichen Teilen der DDR-Gesellschaft am Brandenburger Tor zu Pfingsten und zwischen sozial unterprivilegierten im Mai in Kreuzberg mit den jeweiligen polizeilichen Ordnungshütern signalisierten schwerende Konflikte unter der allgemeinen Oberflächlichkeit von Jubelfeiern und Massenveranstaltungen. Im Jubiläumsjahr war es der DDR-Kirche gestattet worden, im Juni offizielle Kirchentage durchzuführen. Der alternativ dazu von Basisinitiativen, Öko-, Friedens-, Frauen-, Menschenrechts- und Minderheitengruppen selbst organisierte Kirchentag von unten fand vom 26. bis zum 28. Juni in der Pfingstgemeinde in Ost-Berlin statt. In seinem Kern ein Protest gegen Kirchen- und Staatsbürokratie wurde in dieser größten alternativen geduldeten Veranstaltung, wie die Westberliner Tageszeitung sie nannte, nicht nur der Frust der Verhältnisse deutlich, sondern auch Lust gemacht auf Veränderungen und Entwicklungen. Die evangelischen wie die katholischen offiziellen Kirchenstrukturen als Teile der DDR-Variante realsozialistischer Verfremdungen sind heute in einem ähnlichen Dilemma wie die staatlichen Institutionen und Organisationen. Es genügt nicht mehr, ihre Akzeptanz aus der Vergangenheit herzuleiten, sondern es müssen Antworten auf die gegenwärtigen Fragestellungen gefunden werden. In einem Papier zum Kirchentag von unten wurde die Situation wie folgt beschrieben. Wie in allen hochentwickelten Industrieländern gibt es auch in der DDR ein sogenanntes Jugendproblem. Zu fragen ist, ob das wirklich bloß ein Problem der Jugend ist. Äußerlich erkennbar ist dies bei einer Minderheit. An dem äußeren, provozierenden Erscheinungsbild, an bestimmten aufsässigen und aggressiven Verhaltensweisen, an bestimmten Folgeerscheinungen, zum Beispiel Alkoholismus, Kriminalität, unbewusster und bewusster Widerstand gegen etablierte Ordnungen. Mit den genannten Erscheinungen wird auf die unterschiedlichste Weise nicht nur Unbehagen an der Gesellschaft artikuliert, es wird auch ein positives Verlangen signalisiert. Der Mensch erfährt sich als auswechselbares Rädchen einer apparatehaften funktionierenden Maschinerie. Es wird über ihn verfügt, er ist eine Nummer. Verantwortung wird abgenommen. Strukturen, Institutionen, Regeln, Gesetze, Wertmaßstäbe sind nicht mehr einsehbar und wirken sich als Zwänge aus. Das Jugendproblem ist in Wirklichkeit ein Problem der Gesamtgesellschaft und der Kirche und Gemeinden. Statt Selbstbestimmung zu gewähren, wird ermahnt, belehrt, angeordnet, angepasst, vorgeschrieben, ausgegrenzt, kontrolliert, beargwöhnt, indoktriniert. Um solchen und ähnlichen Zwängen zu entkommen, versuchen Menschen seit eh und je, die gesellschaftlichen Verhältnisse zu hinterfragen, zu analysieren und zu ändern. Auch in der DDR finden solche Versuche auf unterschiedlichen Ebenen statt. Der Kirchentag von unten übernahm die Aufgabe, einige der aktuellen Probleme grundsätzlich und öffentlich zu benennen und nach Auswegen zu suchen. Auf ihre Weise beschrieb die Gruppe Ehrtremp aus Jena die Situation von DDR-Jugendlichen. Tut mir leid! sagt, wir leben im Wohlstand. Es geht uns besser Jahr für Jahr. Und doch dass uns das nicht interessiert, ist euch doch wohl nicht klar. Ihr sagt, ich soll mich fügen, und das wäre das Beste für mich. Sich fügen, das ist Lügen, doch das versteht ihr nicht. Und einmal soll man dann leben in dieser irren Zeit. Tut mir leid! In der Eröffnungsrede sagte Vera zum Selbstverständnis des Kirchentags von unten. Seid ihr nun Bestandteil des Kirchentages oder seid ihr Konkurrenz zu demselben? Und ich muss sagen, dass uns während der ganzen Vorbereitungszeit, also das die Frage war, die uns am allerletzten bewegt hat. Weil wir immer fanden, wir sind einfach Kirche, und zwar die von unten. Genauso wie die christliche Bewegung in ihren Anfängen eine Bewegung von unten war und nicht eine Bewegung von Funktionären, was man ja heute manchmal schon sehr gut vergessen hat. Ne? Kurz vor der Eröffnung des offiziellen Kirchentags war noch unklar, ob die alternativen Basisgruppen die angekündigte Besetzung eines Gemeindezentrums realisieren müssten. Der Kompromiss der Kirchenleitung, den Gruppen die Pfingstgemeinde zur Verfügung zu stellen, kann einerseits auf die Angst vor einem möglichen Eklat und andererseits auf die späte Erkenntnis von der Ernsthaftigkeit der Vorbereitungen zum Kirchentag von unten zurückgeführt werden. Deren Initiatoren jedenfalls zeigten keine falsche Bescheidenheit. Dass wir hier uns versammeln können, dass wir hier etwas machen, Kirchentag von unten oder ähnliches, aus einer Arbeit oder wie man es nennt, das ist doch unser Recht, wenn wir in der Kirche sind. Mensch, da müssen wir doch nicht schon wieder Dankeschön nach oben senden. Ich sitze hier. In der Podiumsdiskussion zum Thema offene Jugendarbeit in der evangelischen Kirche äußerte sich ebenfalls ein im langjährigen Konflikt zwischen Basisgruppen und Kirchenhierarchie gewachsenes Selbstbewusstsein. Ich möchte ganz persönlich sagen, was ich gerne möchte, ist, dass mich keiner verwaltet. Das brauche ich nicht. Ich bin alt genug, ich kann mich selbst verwalten. Und das wäre zum Beispiel ein Punkt. Das zweite ist, ich möchte einfach den Anspruch recht haben, ich bin Christ und maße mir einfach an, dass das eine Frechheit ist, dass ich nicht in Räume sein darf mit meinen Freunden. Das geht nicht. Das geht aber nicht. Und wir können die Arbeit, da kriege ich immer gesagt, wie ich es zu tun habe und was ich zu machen habe. Und dass ich doch Rücksicht nehmen muss. Und das habe ich auch 8 Jahre gemacht in der offenen Arbeit und bin jetzt langsam der Meinung, dass wir konkret jetzt unsere Räume irgendwie mal besorgen müssten. Mit unterschiedlichen Erwartungen waren die Besucher zu dieser Veranstaltung gekommen. Und der alternative Kirchentag entfaltete für viele eine größere Attraktivität als manches Gemeindezentrum des offiziellen Programms. In 13 Arbeitsgruppen wurden zum Teil weitgehend tabuisierte Themen der DDR-Gesellschaft besprochen. Und ein Besucher wünschte sich: Also ich fühle mich nicht bloß politisch, sondern auch sozial oder auch in meinem kirchlichen Arrangement unfrei in der DDR. Und ich würde ganz gerne morgen oder heute noch mit Leuten, denen es ähnlich geht, über die Befreiung oder Chancen der Befreiung in der DDR, nicht von oder aus der DDR, sondern in der DDR reden. Erstmals öffentlich kontrovers wurde das Problem des Umgangs sowohl mit den Ost- als auch den Westmedien diskutiert. Ich würde mich nochmal interessieren, warum ihr euch so gegen die Medien sperrt. Diese Medienflucht, also die wirkt ein bisschen lächerlich. Ihr macht ja so ein bisschen auf 68er-Verschnitt, ein bisschen auf Anarchie und so. Also im Grunde genommen braucht ihr nicht die Medien. Und zwar aus dem einfachen Grunde, weil man das sonst ja nicht verbreiten kann. Die Leute in Erfurt, die wollen auch wissen, was hier los ist. Und die Leute sind hier vor. Durch die Medien, wenn hier Milieustudien angefertigt werden per TV und wenn auch mehrere Leute hier erfahren, wie das hier langläuft, dann kann nämlich eine wunderbare Verbreitung hier und eine wunderbare Ausbreitung der ganzen Sache erfolgen. Ich möchte darauf achten, welche Medien das sind, und ich habe immer die Angst, dass Massenmedien vieles verdrehen können. Informationen tut immer da sein, aber wenn dann unser Anspruch dann nicht mehr gerechtfertigt wird, wie vielleicht sonst was dargestellt wird, vielleicht als Anarchos oder sonst was, was ja vielleicht in der Masse garantiert nicht gilt, dann lehne ich das ab und dann stimme ich dem zu, dass man vielleicht in der Gemeinschaftsversammlung dort konkret sagt, was war, und nicht jetzt hier einzelne Interviews gibt, wo Wörter ein sonst wohin gedreht werden. Aber was ich schön fände, wenn zum Beispiel die Presse der DDR hier wäre und dort mal einiges im NDR erscheinen lassen würde. Es gibt ja auch Leute, die erfahren nichts über diesen Kirchentag und die sollten ruhig was erfahren. Denn zum Beispiel, ich war Pfingsten in der Tschechei und hätte über die Aktion, wenn ich nicht gerade von jemandem, der kompetent war, was erfahren hätte, was Pfingsten los war an der Mauer, hätte ich auch nichts erfahren. Ich habe mich gefreut, dass ich was erfahren habe über die Presse. Ich meine, die Presse muss sein, bloß die muss die Wahrheit sprechen. Der Beschluss heißt: Die Mitarbeiterversammlung hat heute um 14 Uhr beschlossen, dass die Medien freien Zugang zum Kirchentag von unten haben. Sie sind nicht eingeladen, aber wir schmeißen sie auch nicht raus. Solange der Kirchentag von unten läuft, geben wir keine Interviews ab und Erklärungen. Was aufgenommen wurde und wird, sind einzelne Eindrücke. Offizielle Erklärung gibt es erst am Sonntag um 2.30 Uhr bei der Pressekonferenz. Die Rolling Stones mit You Gotta Move. Wir bewegen uns immer noch auf dem Kirchentag von unten und Rüdiger Rosenthal berichtet nun über die Auseinandersetzungen mit der Kirchenhierarchie um den Kirchentag von unten. Im Verlauf zweier großer Vollversammlungen, an denen jeweils ca. 1000 Menschen teilnahmen, wurden viele verschiedene Problembereiche unserer Zeit und speziell der DDR-Gesellschaft berührt. Auch die Pfingstereignisse am Brandenburger Tor kamen mehrmals zur Sprache. Zu den tieferen Hintergründen der Unzufriedenheit mit der Kirchenhierarchie, sagte Rainer. Den Friedensreichstag wissen viele sicherlich, dass sie verboten worden ist nach der letzten Veranstaltung für dieses Jahr. Sie konnte nicht mehr in den Kirchentag mit hineingenommen werden. dieses Verbot ist jetzt bedingt rückgängig gemacht worden, mit Sicherheit auch auf Druck des Kirchentages von unten. Die Ankündigung davon, man hält jetzt also eine Friedenswerkstatt im November, also wenn man eine Werkstatt draußen nicht mehr machen kann, für möglich. Die Kirchenleitung hält sich alle Rechte und alle Entscheidungen vor, da einzugreifen. Damit hat die Friedenswerkstatt ihre ursprüngliche Substanz und ursprüngliche Anliegen als übergreifende Basisveranstaltung verloren. Aber das sind letztendlich nur Anstöße und Anlässe gewesen, die verschiedene Gruppen zusammengebracht haben, Friedens-Öko-Gruppen, zum ersten Mal mit Gruppen auf einer Arbeit, die dieselben Erfahrungen mit Kirchenleitung und Kirchenbürokratie machen. Und von daraus hingen eigentlich unsere Anfragen grundsätzlich an. Was ist das für eine Kirche? Wie wird sie eigentlich verwaltet? Wie geht sie mit ihren Finanzen um? Was kann es für eine Kirche sein, die 30%, 20%, 40% von westlicher Gnade lebt, also von westlichen Spenden lebt, sich selbst ja nicht erhalten kann, deren Wasserkopf immer größer wird, deren Basis immer weiter schrumpft, deren Glaubwürdigkeit für unsere Begriffe immer weiter zurückgeht. Wir sollten vielleicht heute hier noch Themen sammeln, Diskussionen, Schwerpunkte. Wie sieht die Kirche Demokratie wirklich aus? Was ist es für eine Demokratie, wenn in der Kirchenleitung von 17 Mitgliedern 12 kirchliche Angestellte sind, 8 überhaupt nicht gewählt werden, sondern nur berufen oder ernannt werden? Wo sieht hier Demokratie wirklich noch demokratisch aus oder hat sie nicht starke feudale Überreste bewahrt? Also ist sie noch nicht mal auf dem Niveau bürgerlicher Demokratie geklettert, die schon schlecht genug ist. Aber nicht nur Kritik wurde deutlich. Das persönliche Engagement von Kirchenleitungsmitgliedern wie Fork, Stolpe und Schnur wurde ebenfalls gewürdigt. Ich finde, die Leute in der Kirchenleitung, die sich jetzt eingesetzt haben, dass das Ding hier nicht mit allzu großen Konflikten über die Bühne geht. Was wäre gewesen, wir hätten eine Gemeinde besetzt, ja? Die Leute, die handeln doch vernünftig und die handeln doch im Interesse der ganzen Kirche, dass die ganze Angelegenheit nicht zu weit auseinanderdriftet. Die tun uns doch nicht eine Wohltat. In der anschließenden nächtlichen Pressekonferenz wurde die fliegende Abschlusserklärung verlesen. Fliegende Abschlusserklärung. Die Arbeit von Kirchen von unten geht weiter. Wir sind eine Solidargemeinschaft, die wachsen und ihre Formen finden wird. Wir sind offen für Menschen aus Friedens-, Öko-, Zweidrittelweltgruppen der offenen Arbeit, Christen und Nichtchristen. Unsere fliegenden Blätter werden weiter erscheinen. Beim Kirchentag von unten haben uns viele Menschen gesagt, dass sie bei uns mitarbeiten wollen. In diesen Tagen wurde offensichtlich, dass sich eine neue Gemeinde gebildet hat, die dringend ein eigenes Gemeindezentrum benötigt. Dieses Gemeindezentrum werden wir eigenverantwortlich verwalten und finanzieren. Wir werden weiter überregional solidarisch zusammenarbeiten und wir treffen uns wieder am 11.12. September 87 zum Werkstattwochenende in der Sophienkirche in Berlin. Kirche von unten. Ja, aus der Kirche im Berliner Bezirks Friedrichshain machen wir jetzt einen eleganten Sprung nach Henningsdorf, in einen volkseigenen Betrieb. Live im Stahlwerk die DDR-Gruppe Formel 1, Breaking the Law. Breaking the Law! Please don't nobody care if I never. Um den Kirchentag von unten geht es auch im nun folgenden Kommentar von Herbert, der im Vorbereitungskreis des Kirchentages von unten mitgearbeitet hatte. Durch die Medien ist wie üblich versucht worden, das eigentliche Anliegen des Kirchentags von unten für ihre Interessen, ihre Schubladen zu modifizieren. Abgesehen davon, dass es zu den Westmedien, auch wie üblich, kein Pendant in der Berichterstattung in den DDR-Medien gegeben hat, ist es natürlich fragwürdig, warum zum Beispiel nicht über die Arbeit der 13 Arbeitsgruppen des Kirchentags von unten berichtet wurde. Dabei ist gerade durch die Arbeitsgruppen mit Themen wie zum Beispiel Arbeitsrecht, Strafrecht, Atomkraft, Widerstand in Südafrika und viele andere die Substanz des Kirchentags von unten deutlich geworden. Diese Substanz ist es auch, die die verschiedenen Gruppen, die unterschiedlichen ideologischen und theologischen Auffassungen, die unterschiedlichen Konfessionen zusammengeführt hat. Dass dies hier noch einmal besonderer Erwähnung bedarf, zeigen die Äußerungen einiger Offizieller, die wohl immer noch hoffen, dies alles sei ausschließlich auf den Frust zurückzuführen, den Bürokraten und Institutionen verbreiten. Es ist schlicht und ergreifend falsch, den Kirchentag von unten als den blanken Szenepower abzuqualifizieren. Dadurch wird eine Form der Entmündigung praktiziert, gegen die wir uns entschieden wehren müssen. Fakt ist jedenfalls, alle Arbeitsgruppen arbeiten weiter und es kommen noch welche hinzu. Die überregionale Zusammenarbeit und Solidarität wird forciert fortgesetzt. Der Gedanke, Kirche von unten, einer Solidargemeinschaft, so schnell nicht fallen gelassen. Jetzt liegt es an uns, wie wir uns als mündige Menschen gegen jede Form der Entmündigung wehren, ob und wie wir uns als politisch emanzipatorische Kraft verstehen, welche Ansprüche wir stellen, beziehungsweise wie wir Solidarität praktizieren. Der Kirchentag von unten hat für alle deutlich gemacht, dass wir in der Lage sind, unsere Wut, die sich in den langen Gärungsprozessen der Auseinandersetzung mit Bürokraten und Institutionen angestaut hat, konstruktiv umzusetzen. Alles in allem ein guter Ansatz zum Weitermachen. Mensch, ich fraß schon massig Heu. Pappkartons voll leere Worte. Mann, der Fraß macht mich kaputt. Gestern noch die große Losung, heute nur noch Phrasenschutt. Überholen ohne einzuholen, das ist DDR konkret. Idioten macht man zu Idolen, wenn sie loben, was besteht. Wenn sie loben, was besteht. Sehr geehrter Volksvertreter, bist du wirklich unser Mann? Wenn du loslegst vom Katheter, ist, als legst du auf uns an. Mit der Zeigefingersprache von der Leibwache beschützt. Das ist eine klare Sache, wessen Sache du vertrittst. überholen ohne einzuholen, das ist DDR-konkret. Idioten macht man zu Idolen, wenn sie loben, was besteht, wenn sie loben, was besteht. Hier im Staate anerkannte Liedermacher, ihr habt Mut, wenn ihr groß wie nah Verwandte von Karl Marx und Lenin tut. Jeder kennt. Oktober 76 war es, als Gerulf Panna dieses Lied in Leipzig aufnahm. Und genau 10 Jahre ist es nun her, dass er gemeinsam mit seinen Freunden, dem Liedermacher Christian Kunert und dem Schriftsteller Jürgen Fuchs im Wagen des Unterhändlers Rechtsanwalt Vogel von Ost nach West-Berlin fuhr. Dieter Rülf sprach letzte Woche mit Jürgen Fuchs. Kannst du kurz schildern, aus welchen Gründen du damals verhaftet wurdest und wie es zu deiner Ausbürgerung kam? 2 Anlässe. Einmal hatte ich seit 1974 das Verbot, in staatlichen Einrichtungen zu lesen. Veröffentlicht hat man auch nichts mehr. Ich habe also seit ungefähr 71, 72 Gedichte, kürzere Prosa in DDR-Verlagen gemacht. Der Grund war, man warf mir vor, staatsfeindliche Themen aufgegriffen zu haben. Ich habe über den Kasernenhof was geschrieben, kurze Prosa. Ich habe mich beschäftigt mit Themen Geheimdienst, Staatssicherheit, das Problem Macht Einzelner. Da stand ich auf einer Zensurliste und war nicht gut angesehen. Und zum anderen habe ich mich solidarisiert mit Biermann. Ich habe gegen seine Ausbürgerung protestiert, bin mit ihm befreundet. Erlebte mit Habermann zusammen in Grünheide mit die Ausbürgerung. Wir wussten, was kam. Es war eine sehr schlimme Situation. Wenige Tage später wurde ich verhaftet. Gerulf Panach, Liedermacher aus Leipzig auch, Christian Kunert, andere aus Städten Jena, Leipzig, die ebenfalls gegen die Ausbürgerung protestierten, wurden auch verhaftet. Ja, und dann saß ich im Gefängnis. Man warf mir 2 Dinge vor. Einmal eben diese literarischen Arbeiten und auch eine versuchte Westveröffentlichung. Ich hatte DDR-Verlagen angeboten, aber dann auch westlichen Verlagen und es wurde auch einiges gedruckt. Und diese Haltung im Falle Biermann. Du hast über deine Haftzeit damals ein Buch geschrieben, die Vernehmungsprotokolle. Über deine erzwungene Ausreise schreibst du darin, wie groß muss eine Demütigung sein, von der man sich nicht mehr erholt. Hast du dich denn je von dieser Demütigung erholt? Das, was du zitierst, finde ich eine ganz wichtige Frage, diese Art der Behandlung. Fast 1 Jahr Untersuchungshaft, sehr viele Verhöre, monatelang fast täglich, mehrere Stunden, auch wenn man nichts sagte und ich sagte lange nichts. Diese Art des hohen psychischen Drucks, auch das Anwenden von seelischen Schmerzen, die man zufügte, würde das es durchaus in den Bereich von psychischer Folter und Folterabsichten stellen. Das macht einem ganz schön zu schaffen. Und das ist insgesamt eine Demütigung, wenn das noch dazu damit endet, dass man das Land verlassen muss oder in einer Situation gebracht wird, wo gesagt wird, entweder du bleibst drin oder nach dem Westen in wenigen Tagen und dann nicht mehr zurück. Das ist ja das, man kann nicht mehr reisen. Und dieses würde ich doch als Demütigung ansehen, als Kränkung auch. Der Lebensentwurf, das, was man sich vorgestellt hatte, wird erstmal schroff unterbrochen und ein fremder Wille wird dir aufgeprägt und davon erholt man sich schwer. Ich habe mich davon erholt, weil ich als Autor weiterarbeiten konnte. Mir ist was eingefallen, ich habe geschrieben, kann man nachlesen, einige Bücher veröffentlicht und insofern wäre meine Antwort, auch wenn ich zurückblicke auf diese Zeit, keine Kompromisse zu machen als Künstler, als Schriftsteller, in einem wesentlichen Fragen, also Wahl des Themas, was man wie beschreiben will, was man wann mit wem spricht und wo veröffentlicht. Also keine Kompromisse auf diesem Gebiet zu machen, hat sich gelohnt, glaube ich, weil ich konnte weiterschreiben. Es gibt aber einen Preis und der Preis ist bekannt. Gibt es für dich noch so etwas wie eine offene Rechnung mit der Regierung drüben? Rechnung, Preis, wäre es eine andere Seite. Ich bin ja damit auch ein politischer Mensch, habe mich auch immer dazu bekannt oder gesagt, ja, ich habe auch politische Überzeugungen oder Meinungen oder ich bin für demokratische Opposition in diesen Ländern. Und dort würde ich sagen, naja, diese Parteidiktaturen haben noch was vor sich, was in Polen teilweise schon geschehen ist. Sie haben Gewerkschaftsbewegung vor sich. Sie haben damit, werden damit zu tun haben, dass die Arbeiter eben auch ein bisschen mitbestimmen wollen. Und sie haben auch als Dauerbrenner, dass Künstler und andere nicht sich reinreden lassen in ihre Arbeit und natürlich die Leute auch reisen wollen. Und diese Rechnung ist offen. Das ist zum Teil auch eine persönliche, aber eine größere. Und insofern, die ist offen. Persönlich abarbeiten muss ich mich nicht. Ich muss versuchen, gute Bücher zu schreiben. Wann hattest du denn hier in West-Berlin das Gefühl, nicht mehr der DDR-Dissident zu sein, deine Identität nicht mehr durch deine DDR-Geschichte bestimmt zu sehen? Wenn ich biografisch darauf antworte, heißt das, ich werde immer mit dem verbunden sein, was auch Jena oder Ost-Berlin heißt oder auch mit den Themen, die ich aufgreife, was ich dort erfahren habe, als Teil meines Lebens. Dort will ich nicht weg und dort möchte ich nicht raus. Ich möchte aber offen sein für neue Erfahrungen und sehen, welche anderen Lebensabschnitte es gibt. Also ich betone ganz bewusst die Treue an dieser Stelle, ja? Treue zur, sagen wir, zur eigenen Biografie. Und das Interessante, was hier bei uns eintrifft, bei solchen wie uns, dass die kommen und dann sofort eine Briefmarke oder so einen Stempel aufgedrückt bekommen, Dissident. Ja? Wenn man drüben mit Habermann sprach oder befreundet war und der war dann im Radio der Regimekritiker, war das natürlich eine vollkommene Entfremdung, genauso wie Dissident. Und da ist auch ein Unterton, der heißt, naja, der klebt dann, wenn er hier ist, an den Themen drüben und wird immer nur über da sprechen und die haben dann ihre Themen, ihre Schubkästen, ja, das sind die, wie lange sprechen sie noch über da, wie lange haben sie noch ihre Macke sozusagen und wann endlich haben sie das Neuland erreicht. Und ich denke, das ist auch wieder so eine Trennung, eine Schizophrenie, das eine bewahren, das andere neu entdecken, offen sein und Verbindungen herstellen. Also diese Schizophrenie, die real existiert, überwinden. Bessere Zeit schlage ich die Gitarre und sage, was in uns schreit. Wir glauben nicht an Pistolen, Leben ist das, was wir wollen, und noch vom Tod, wenn's geht. Wir brauchen keine Kandare. Freiheit heißt die heiße Ware, nach der wir Schlange stehen. Für uns, die wir noch hoffen auf eine bessere Zeit, schlage ich die Gitarre und sage, was in uns schreit. Hoffnungslos, wie gefangene Stiere hin zur Exekution. Wollen wir nicht mehr marschieren nach ihren Kommandos. Für uns, die wir noch hoffen auf eine bessere Zeit, schlage ich die Gitarre und sage, was in uns schreit. Für uns, die wir immer noch hoffen auf eine bessere Zeit. Für uns, die wir noch hoffen, von Panach und Kunert. Kommen wir von Radio Glasnost zu Glasnost Splitter. Glasnost Splitter sind kleine Mosaiksteinchen, bestehend aus Kurzmeldungen, die zwar unvollständig, so doch ein informatives Nachrichtenbild ergeben. Glasnost Splitter. Mit einer Kundgebung beginnt morgen in Stralsund der Olaf Palme Friedensmarsch. Zeitgleich werden in den nächsten Wochen von Friedensorganisationen Aktionen in Österreich, der BRD, CSSR und der DDR durchgeführt. Weitere Stationen in der DDR sind unter anderem 10.9. Potsdam, 11.9. Thurgau, 18.9. Dresden, wo die Abschlusskundgebung stattfindet. In Berlin gibt es am 5. September drei Veranstaltungen. Die erste beginnt in der Zionskirche um 20 Uhr. Sie wird anschließend in der Segen- und in der Gezame-Kirche fortgesetzt. Der Weg zwischen den Kirchen kann sich bei entsprechender Besucherzahl als eine deutliche Manifestation unabhängigen Friedenswillen gestalten. Der Bund der evangelischen Kirchen ist im Nationalen Komitee des Marsches vertreten. Er hat in einem Rundbrief die Gemeinden ermutigt, die Aktivitäten des Olaf-Palme-Friedensmarsches im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu begleiten und gegebenenfalls in eigenständigen Aktivitäten aufzunehmen. Selbstständig organisieren die Kirchen einen Pilgermarsch. Er beginnt am 2. September um 10 Uhr in der Gedenkstätte Ravensbrück und endet am 4. September um 15 Uhr im KZ Sachsenhausen mit einer Kundgebung. Das Seminar Konkret für den Frieden sieht in dem Olaf-Palme-Marsch eine Chance und Bewährungsprobe für eine gemeinsame Aktion von Menschen unterschiedlicher Überzeugung. Vom 18. bis 22. September findet in Görlitz die Bundessynode der Evangelischen Kirche in der DDR statt. In einem Aufruf fordern jetzt die Mitglieder der Bartholomäus-Gemeinde, ihren Antrag an die Synode zu unterstützen. Dazu Auszüge aus dem Antrag. Wir bitten die Synode, die Absage an Praxis und Prinzip der Abgrenzung auszusprechen. Im Einzelnen bitten wir die Synode, jetzt öffentlich einzutreten für die volle Wiederherstellung der Reisemöglichkeiten zwischen Polen und der DDR entsprechend der Praxis von 1972 bis 1980, die öffentliche Thematisierung einer anzustrebenden Freizügigkeit zwischen den sozialistischen Staaten Europas, die rechtlich garantierte Reisefreiheit in westliche Länder für alle DDR-Bürger, unabhängig von Alter, beruflicher Stellung, familiären Anlässen und politischer Einstellung, die Offenlegung und gesellschaftliche Diskussion der wirtschaftspolitischen, speziell finanzwirtschaftlichen Probleme im Blick auf die Reisepraxis gegenüber westlichen Ländern, die unverzügliche Einführung von Begründungen im Falle der Ablehnung von Reiseanträgen, eine Diskussion über die Einführung arbeitsrechtlich verankerter Garantien, die gegen Kontaktverbote und Meldepflichten im Blick auf Personen aus dem nichtsozialistischen Wirtschaftsgebiet verwahren zu können. Die Absage an Praxis und Prinzip der Abgrenzung und das Einstehen für diese Forderungen können helfen, unser Leben aus verengten Perspektiven herauszuführen. Erst dann werden wir unsere Existenz nicht mehr als bevormundet und zweitrangig erfahren, sondern uns als freie und mündige Bürger betrachten. Aus Anlass des 75. Geburtstages Erich Honeckers und seiner bevorstehenden Reise in die Bundesrepublik wollen sich Mitglieder der Initiative Frieden und Menschenrechte nicht auf gute Wünsche beschränken. In einem offenen Brief fordern sie vor allem Antworten zu Fragen der Rechtssicherheit der DDR-Bürger. Sie behandeln das bestehende DDR-Strafrecht, den Zugang zu freier Information und vor allem das Recht auf Reisen. Weiter heißt es. Eine wesentliche Forderung, um Möglichkeiten willkürlicher Machtausübung zu beschränken, ist die Schaffung einer Verwaltungsgerichtsbarkeit und einer entsprechenden Gesetzgebung. Gegenwärtig besteht die einzige Möglichkeit der Einflussnahme auf Entscheidungen bei allen Verwaltungsebenen nur im Schreiben von Eingaben, wodurch man zum Bittsteller degradiert wird. Die Bearbeitung des Anliegens ist jedoch nicht kontrollierbar. Selbst gegen bestehende Vorschriften wird oftmals durch Nichtbeantwortung verstoßen. Wesentlicher Inhalt einer Verwaltungsgesetzgebung muss eine eindeutige Bestimmung der Kompetenzen und der Möglichkeiten einer Kontrolle durch die jeweils von Entscheidungen Betroffenen auf allen Ebenen, sowohl der politischen als auch der wirtschaftlichen Verwaltung sein. Während eines Solidaritätsbasars des Verbandes der Journalisten der DDR zugunsten ihrer Kollegen aus der Dritten Welt wurde am vergangenen Freitag auf dem Alexanderplatz an die Stände der DDR-Medien eine Erklärung übergeben. Eingeleitet mit den Worten, eine unabhängige Presse ist eine wesentliche Grundlage für die Entwicklung der Demokratie eines Landes, wenden sich Mitglieder der Initiative Frieden und Menschenrechte gegen Selbstzensur und fehlende Offenheit in der DDR-Presse. Dazu weitere Auszüge. Nach unserer Erfahrung kranken die Medien in der DDR von jeher an. Ausführliche Protokollberichte der Staatszeremonien und politischen Rituale ohne jeden Informationsgehalt. Nebulöse Kommentierung statt Sachinformation. Manipulierung und Ignoranz gegenüber relevanten und brisanten Konflikten. Existenz von Tabuthemen, die in anderen Ländern längst keine mehr darstellen. Weiße Flecken in der Berichterstattung. Diffamierung statt sachliche Publikation. Reservierung von ständigen Rubriken in allen Bereichen für politische Stammkader. Sprachliche Unkultur. Wer eigentlich zwingt die DDR-Journalisten zu Halbwahrheiten und Entstellungen? Es gibt offiziell keine Zensur. Das tatsächlich existierende Netz von Unterstellungsverhältnissen, Abhängigkeiten, Bevormundungen, ideologischen Vorgaben, das die unabhängige journalistische Arbeit verhindert, wird sich nicht von heute auf morgen ändern lassen. Es wird aber auch nicht durch bloße Hoffnung auf Reformveränderungen von oben verschwinden. Dazu bedarf es unter anderem der Ehrlichkeit und der Zivilcourage eines jeden Journalisten, der journalistischen Sauberkeit, der wahrheitsgetreuen Publizistik sowie der Entwicklung eines schöpferischen Meinungsstreits in der Gesellschaft. Olaf und Detlef Mattes, 22 und 19 Jahre alt, aus Berlin bzw. Biesenthal, sitzen seit Juli in U-Haft der Stadtsicherheit. Der Verhaftung ging eine Hausdurchsuchung voraus. Die beiden Brüder waren Pfingsten bei den Tumulten am Brandenburger Tor anwesend und fotografierten. Dabei war ihnen ein Film beschlagnahmt und ihre Personalien festgestellt worden. Was ihnen konkret für Vorwürfe gemacht werden, darüber hält sich die Staatsanwaltschaft bislang in Schweigen. Eurythmics, it's all right. Für das, was wir euch jetzt bringen, wäre es nicht das Dümmste, wenn ihr Papier und Bleistift, Kugelschreiber, Tinte oder was weiß ich zur Hand hättet. Die Tipps von Radio Glasnost. Am 6. September feiert die Umweltbibliothek im Prenzlauer Berg ihr einjähriges Bestehen. Ab 12 Uhr gibt es ein Hoffest mit Ausstellung, Lesung, Musik und einigen Überraschungen in der Zion-Gemeinde Griebenow Straße 16. Am 11. und 12. September findet eine Werkstatt der offenen Arbeit in der Sophienkirche statt. Am Freitag um 18 Uhr ist Eröffnung und um 20 Uhr spielt die Gruppe Tonstein Rockmusik. Und um 21 Uhr liest Ulrich Plenzdorf aus seinem Text Freiheitsberaubung. Am 12. geht's mittags weiter mit Arbeitsgruppen, Ständen und Kinderprogramm. Um 18 Uhr gibt's Punk und um 21 Uhr spielt der Liedermacher Stefan Kraftschick. Stefan Kraftschick tritt auch bereits am 10.9. abends gemeinsam mit Freier Klier in dem Theaterstück Pässe, Parolen in der Kirche in Berlin-Buch auf. Am 15.9. spielen sie das Stück Steinschlag in der Samariterkirche. In der Kirchengemeinde Friedrichsfelde am Tierpark gibt es am 18.9. die Aktion Künstler gegen Hunger in Afrika mit poetischen Aktionen von Matthias Bader, Holst aus Halle, Lyrik von Peter Winzer und Jazz mit Vater Morgana. Am 19.09. feiert der Friedenskreis sein 10-jähriges Bestehen mit einem großen Fest. Ebenfalls in Friedrichsfelde liest am 25. September Monika Maron aus ihrem Buch Die Überläuferin. Und am 26.09. gibt es eine Diskussion Kirche von unten, Reform oder Spaltung. Für die, die sich gerne streiten, findet am 22. September ein Forum mit Umweltminister Reichelt im Haus der deutsch-sowjetischen Freundschaft statt. Und der wichtigste Termin im September natürlich, am letzten Montag, das ist der 28. September um 21 Uhr, Radio Glasnost außer Kontrolle auf UKW 100,6 MHz. Das war's, die erste Sendung von Radio Glasnost. Die technische Qualität der O-Töne müsst ihr einfach entschuldigen. Radio Glasnost ist zu erreichen bei Radio 100 natürlich, Potsdamer Straße 131 in 1000 Berlin 30. Hinweisen möchte ich noch auf morgen Abend. Nummer 5 und Bang haben dann Gäste im Studio, die erst vor kurzem die DDR verlassen haben. Ich bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben und vor allem bei Roland Jahn, Rüdiger Rosenthal und Herbert. Die Technik machte heute Susi Werli, die Redaktion Dieter Rulf und am Mikrofon verabschiedet sich Ilona Marenbach. Courage